Zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il besuchte der Abgeordnete des Senats des Parlaments Nigerias, Abdullaho Adamo, am 22. August die TVRK-Botschaft in diesem Land. Er legte an dem Bild, auf dem die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, einen Blumenstrauß nieder und erwies seine Hochachtung.